It's good to be with you. Pastor Rob called me last night at 7 o'clock. Hat mich 7 am Abend angerufen gestern Abend. And he was not feeling well. Hat sich nicht gut gefühlt. And he asked me if I would speak for him today. Und hat mich gebeten, ob ich jetzt für ihn einspringen soll. I said, Rob, give me 1 hour. Und ich habe gesagt, Rob, gib mir eine Stunde. I have to talk to the headquarters. Ich muss zuerst einmal mit dem Chef sprechen. Yeah. And so the Lord gave me freedom to speak to you today. Und der Herr hat mir auch die Freiheit, das grüne Licht dazu gegeben, mit euch etwas zu sprechen. I'm from Tennessee. Ich bin von Tennessee. Nashville, Tennessee. Von Nashville, Tennessee. When I tell people that, wenn ich Leuten das sage, they say, "Oh, that's the home of Elvis Presley." Sagen sie, ja, das ist doch, da kommt doch Elvis Presley her. And then sometimes they say, "Oh, that is where Jack Daniels comes from." Und dann sagen manche, ja, da kommt doch Jack Daniels her. But I want you to know that Tennessee is known for other things. Weil ich möchte euch sagen, dass Tennessee auch für andere Sachen berühmt ist. There are wonderful Christians in Tennessee. In Tennessee gibt's wunderbare Christen. There are over 10,000 evangelist churches in Tennessee. Über 10,000 evangelische Gemeinden gibt's allein in Tennessee. I want to speak to you today. Ich möchte mit euch sprechen heute. About how to get from here. Wie man von hier to there. Dahin gelangt. Maybe this will stay. I'll put it here. Okay. Ich versuche das jetzt da zu befestigen. How do we get from here? Wie komme ich von da to there? Dahin kommen. I would like to read from 1 Kings, if you would take your Bibles, please. Ich möchte von 1. Könige jetzt was lesen. And chapter 17. Kapitel 17. I'm going to read verse 1 and then we will read a few verses from chapter 18. Ich lese jetzt einmal nur Vers 1 und dann werden wir noch ein paar Verse im 18. Kapitel lesen. 17:1. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead. Und Elia aus Tishbe in Gilead. Said to Ahab. Sagte zu Ahab. As the Lord the God of Israel lives. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, whom I serve, der Gott, dem ich diene, there will be neither dew nor rain, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, in the next few years, in den nächsten Jahren, except at my word. Es sei denn, ich ordne es an. Then in chapter 18, dann in Kapitel 18, verse 41, Vers 41, and Elijah said to Ahab, go eat and drink, for there's a sound of a heavy or a great rain. Dann sagte Elia zu Ahab, geh hin, iss und trink, denn ich höre einen mächtigen Regensturm heranziehen. So Ahab went off to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Carmel. Also machte Ahab sich auf, zu essen und zu trinken. Elia aber stieg auf den Gipfel des Karmel hinauf. Bent down to the ground and put his face between his knees. Kauerte sich auf den Boden und legte den Kopf zwischen die Knie. Go and look toward the sea, he told his servant. Dann sagt zu seinem Diener. And he went up and looked. Geh und schau zum Meer hinaus. There is nothing there, he said. Der Mann ging und schaute, dann sagte ich sehe nicht. 7 times Elijah said, go back. Elia sagte zu ihm, geh nochmal hinaus, und 7-mal ging The 7th time the servant reported. Beim 7. Mal ähnlich meldete ihm der Diener. A cloud as small as a man's hand is rising from the sea. Ich sah eine kleine Wolke, etwa so groß wie die Hand eines Mannes, über dem Meer auftauchen. So Elijah said, go and tell Ahab. Da rief Elia, lauf zu Ahab und sage ihm. Hitch up your chariot and go down before the rain stops you. Steig in deinen Streitwagen und fahre los, damit dich der Regen nicht daran hindert. Elijah is one of the greatest men, I think, in the Old Testament. Elia ist meiner Meinung nach einer der größten Männer des Alten Testamentes. But the book of James in the New Testament tells us that he was a man just like we are. Doch in Jakobus im Neuen Testament lesen wir, dass ein gewöhnlicher Mensch war, so wie wir alle. And said that he prayed and that the rain did not come. Und trotzdem, als betete, setzte der Regen aus. And he prayed again and the rain came. Und dann betete wieder und der Regen kam. Perhaps you know this story. Vielleicht kennt ihr die Geschichte schon. But today I want us to discover a secret. Heute möchte ich, dass wir ein Geheimnis entdecken. Elijah was from a little village. Elia war von einem kleinen Dorf. Ja. How did he get from that place that we would call here, where he lived? Wie ist er von diesem Platz, den wir hier nennen? How does he gelangt? Get from here to Carmel? Von hier nach Carmel. Or there at the place of God's appointment. Oder dort eben den Treffpunkt mit Gott. Some people think life is a matter of being at the right place at the right time. Manche meinen, das Leben besteht daraus, dass man am richtigen Ort, zur richtigen Zeit am richtigen Ort wäre. We have a word for that in English. Auf Englisch würde man das so sagen. Luck. Glück. Being at the right place at the right time, some people think sei am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, bedeutet für manche Leute, they can win the lottery. Ja, zum Beispiel in der Lotterie gewinnen. But God doesn't order our lives by luck or aber chance. Aber Gott ordnet unser Leben nicht nach dem Glück oder durch das Zufall. He had a plan for Elijah. Er hat einen Plan für Elijah. And he has a plan for you. Und er hat einen Plan für uns alle und für dich. And he wants to take you from here und er möchte dich von da nehmen to there. Dorthin. From the place where you are now von dort, wo du jetzt bist, to the there of his assignment. Zu dem dort von seinem Auftrag. See if I can do this with one hand. Vielleicht kann ich das mit einer Hand machen. Here's the word here. Hier ist das Wort hier. How do we make there out of here? Wie machen wir dort aus hier? Wie verwandeln wir das hier in ein dort? What is this? Was ist das? It's the cross. Das ist ein Kreuz. Oh, I know it looks like a T, right? Kann aber auch ein kleines yeah, T sein. But it is a cross. Aber es ist ein Kreuz. The way from here to there. Der Weg von hier nach dort. Is the way of the cross. Ist der Weg des Kreuzes. Always. Immer. When God wants to take you from where you are to the place of His assignment. Wenn Gott dich von dem Platz, wo du gerade bist, nehmen will, zu dem Platz seines Auftrages. He sends you by the way of the cross. Dann schickt er dich durch den Weg des Kreuzes. None of us would choose the way of the cross. Keiner von uns würde diesen Weg selber wählen, freiwillig. Because it is a way of pain and suffering. Weil es ist Schmerz, es ist Leid, es ist eben Herzschmerz. However, jedoch, it is the only way. Es ist der einzige Weg. To get from the place where we are to the place where God wants us to be. Der einzige Weg. Es gibt keinen anderen. Von dem hier nach dem dort. Someone asked the man George Bernard Shaw jemand a question. Fragte den Mann George Bernard Shaw die folgende Frage. If you could live your life over, wenn du dein Leben noch einmal leben könntest, what would you like to be? Was möchtest du dann sein? And George Bernard Shaw answered. And George Bernard Shaw sagte dann. I would like to be the man that George Bernard Shaw could be. Ich möchte der Mann sein, der George Bernard Shaw sein könnte. Perhaps I would answer the same way. Vielleicht würde ich auch so antworten. Perhaps you would answer the same way. Vielleicht du auch. When we stand before God one day. Wenn wir vor Gott stehen eines Tages. We would like to be able to say. Würden wir gerne sagen wollen, I became the person you wanted me to be. Ich wurde genau der, zu dem du mich haben wolltest. So how do we get there? Ja, wie gelangen wir dorthin? In the 17th chapter, verse 1, it tells us something about Elijah. In Kapitel 17, Vers 1, erfahren wir etwas über den Elia. It says he is from the little village called Tishba. Er ist aus einem kleinen Ort in und der heißt Tishbe. And the word Tishbe means Tishbe bedeutet a place of return. Ein Platz der Rückkehr. It could also mean our home. Es kann sein unser Heim. How many of you would like to go back home? Wie viele von euch würden gerne heim? How many of you are at home? Wie viele von euch sind schon daheim? Sometimes when we move from our home to a new part of the world. Manchmal wenn wir unser Heim verlassen, um irgendeinen neuen Ort in der Welt aufzusuchen. Home becomes very dear to our heart. Wird das Heim das Daheim sehr, sehr kostbar in unseren Herzen. But sometimes God wants us to move on from home. Aber manchmal möchte Gott, dass wir eben das Daheim verlassen. He has a new place for us. Er hat einen neuen Platz für uns. Actually, whatever you call home is really not your home. Eigentlich, was immer du als Daheim betrachtest, ist gar nicht dein Daheim. Nashville, Tennessee, I call home, but my real home is in heaven. Nashville, Tennessee, nenne ich Daheim, aber mein wirkliches Daheim ist der Himmel. So we can't really go back. Wir können nicht wirklich zurückgehen. We must go forward. Wir müssen nach vorne gehen. And God is calling us forward all the time. Und Gott ruft uns immer nach vorne. But to go forward, we have to go the way of the cross. Aber nach vorne zu gehen ist der Weg des Kreuzes. So God says to Elijah, if you'll notice in verse 2. Gott sagt zu Elia, in Vers 2 lesen wir das. The word of the Lord came to Elijah. Dann sprach der Herr zu Elia. Leave here. Geh von hier weg. Has he ever said that to you? Hat das je zu euch gesagt? It's time for you to leave where you are. Es ist Zeit von dort wegzugehen, wo du bist. And move forward. Und weiterzugehen. I have a place for you. Ich habe einen Ort für dich. I have a ministry for you. Ich habe eine Aufgabe für dich. I have a challenge for you. Eine Herausforderung. It's time to leave here. Es ist Zeit von hier wegzugehen. It's very comfortable sometimes to be here. Es ist manchmal sehr bequem daheim zu sein. Home can be very much a place where we want to stay. Daheim kann ein Platz sein, wo wir halt gerne sind. But sometimes God says you need to get out of your place of comfort. Und manchmal will Gott, dass wir den Platz der Bequemlichkeit verlassen. Because I have a place of ministry. Weil er hat einen Platz, er hat eine Aufgabe für uns. Home is our default setting. Heim, da ist, wo wir automatisch hingravitieren, wo wir halt was automatisch sich ergibt in unserem Gedanken. Yeah, most of us have computers. You understand default settings. Und ihr wisst ja als Computerleute, wisst ihr ja, was ein Default, was eine Standardeinstellung ist, eine Vorgabe ist, eine Programmvorgabe. So you reprogram one day, but when you turn it on the next day, it goes right back. Und das kann nämlich passieren, wenn man alle Einstellungen mühsam einstellt und dann fährt das Ding hoch und alles ist wieder auf diesem Standard. We have default settings. Und wir haben Standardeinstellungen. And God says, I have a new setting for your life. Und Gott sagt, ich habe eine neue Einstellung für dein Leben vor. And so he says to Elijah, I want you to leave here. I have a place for you to go. Und er sagte Elia, ich habe einen Platz für dich und bitte geh und verlasse deinen Ort jetzt. It's interesting that we don't go from here to there all in one step. Es ist interessant, wir gehen nicht in einem Schritt von da, von dem hier zu dem dort. There for Elijah was Mount Carmel, the place of God's power. Und dort, das war eben der Berg Karmel und das war der Ort Gottes Kraft, Gottes Macht. But first he had to go to the brook Cherith. Aber er hatte zuerst zu einem Bach gehen müssen, der Cherith heißt. And Cherith in the Hebrew language means to cut off. Und Cherith auf Hebräisch heißt auseinanderschneiden. God took him away from his family and his home and his friends. Gott nahm ihn weg von Familie und von seinem vertrauten Umfeld. And sent him to a place where there was no one. Und hat ihn dorthin geführt zu einem Platz, wo überhaupt nichts war. He was cut off from his family. Er war von seiner Familie getrennt. He was cut off from his support system. Er war von seinem Versorgungssystem getrennt. He was alone. Er war allein. But not alone. Aber doch nicht allein. God was with him. Gott war mit ihm. And God prepared not only for him to drink from the brook. Und Gott hat nicht nur für ihn vorgeplant, von diesem Bach zu trinken. But every day the ravens brought him bread and food. Sondern er wurde sogar von den Raben mit Speise versorgt. Now I don't know about you. Ich weiß nicht bei euch. But I had rather be at the brook Cherith with God giving me his provision. Ich bin lieber auf diesem Bach Cherith und lass mich von Gott versorgen. Than to be back at home taking care of myself. Als daheim zu sein und mich um mich selbst sorgen. God often has to set us apart for himself in a private place. Gott muss uns manchmal auf einen ganz geheimen Ort absondern. And get us very quiet. Und uns dort wirklich zwingen, zur Ruhe zu kommen. So he can speak to our heart. Dass er zu unserem Herz sprechen kann. As long as we're busy at home, solange wir zu sehr beschäftigt daheim sind, with all kinds of things that are good, mit all den guten Dingen, we will miss God's best, werden wir das Beste Gottes versäumen, verpassen. If we don't spend time alone with him. Wenn wir nicht mit ihm allein Zeit verbringen. I think God has set aside every day for us to have a place. Ich glaube, Gott hat für jeden Tag für uns vorbereitet, wo er uns auf die Seite setzt, auf einen Platz, to spend time with him. Mit ihm Zeit zu verbringen. And it's in this place of total dependency upon God. Und es ist in diesem Ort der absoluten Abhängigkeit von Gott, that we learn the nature and character of God. Dass wir Gottes Eigenschaften und Charakter kennenlernen. You will never be able to get from here to there. Ihr werdet, man wird nie vom hier zum dort kommen. Without going to the brook Cherith. Ohne an diesem Bach Kerit vorbeizukommen. However, it's interesting. Es ist aber interessant. That the brook that provided him the necessary water for life. Dass der Bach, der ihm das lebensnotwendige Wasser gab. Soon began to dry up. Vertrocknete. And then the word of the Lord came to him. Dann kam das Wort, geschah das Wort des Herrn zu ihm erneut. Most of us wouldn't be like Elijah. Die meisten von uns wären nichts dann so wie we wir. We would have left Cherith long before the brook dried up. Wir hätten Kerit schon lange verlassen, bevor es vertrocknet wurde. We would have noticed that every day it was getting less and less. Wir hätten bemerkt, dass das Wasser immer weniger wird. And we would have tried to work out a plan to improve upon God's plan. Und wir hätten einen Plan uns überlegt, der Gottes Plan hätte verbessern sollen. But Elijah stayed till there was no water. Doch Elia blieb, bis das Wasser versiegte. And then God spoke. Und dann sprach Gott. Isn't it amazing that we always want God to speak to us ahead of time? Ist es nicht interessant? Wir wollen immer, dass Gott schon im Vorhinein mit uns spricht. So we can make our plans. So dass wir Pläne, dass wir uns adjustieren können. But God says you walk by faith and not by sight. Gott sagt ja, wir sollen im Glauben nachgehen und nicht der Sicht nach. So he says, now I want you to go to another place. Nun sagt er, geh jetzt auf einen anderen Platz. A way of the cross. Der Weg des Kreuzes. Vers 7. Sometime later the brook dried up. Ein bisschen später ist dann der Bach vertrocknet. Because there'd been no rain in the land. Denn im Land fiel kein Regen mehr. And the Lord, word of the Lord came to him. Da sprach der Herr zu Elia. Go at once to Zarephath. Steh auf und geh nach Sarpat. And stay there. Und bleibt dort. Zarephath is an interesting word in the Hebrew. It means. Zarephath ist interessant und das ist ein interessantes hebräisches Wort und zwar. It means refinery. Es ist ein Platz der Läuterung. It is the place where metal was taken and molded through the heating process and made into. Steel or iron. Es ist ein Platz, wo eben Metalle geläutert werden, reingemacht werden. So God is saying to Elijah, Gott sagt dem Elia, now that I have your attention, da ich jetzt deine Aufmerksamkeit habe, I now need to do some things in your life. Jetzt muss ich etwas in deinem Leben arbeiten. There's some things that need to be removed from your life. Das sind Dinge in deinem Leben, die entfernt werden müssen. I'm taking you down to the furnace. Ich gebe dich jetzt in den Schmelzofen. And you're going to go through the fire. Und ihr geht dann dort, du gehst dort durch das Feuer. So Elijah obeys. Elia gehorcht. And he goes to Zarephath. Und er geht nach Zarephath. And when he gets there, he meets a widow woman. Als er an den Toren der Stadt ankam, seine Witwe. If I had been Elijah, I would have wanted God to send me to a businessman. Also wenn ich Elia gewesen wäre, hätte ich eher von Gott erwartet, dass er mich zu einem Geschäftsmann schickt. A rich businessman. Reichen natürlich, wohlgemerkt. However, God is teaching Elijah humility. Gott lehrt aber hier Elia Demut. He said, I want you to go to a widow woman. Geh zu einer Witwe. She's poor. Sie ist arm. In fact, she's so poor, she has nothing to eat. Sie ist so arm, dass sie eigentlich nichts mehr zum Essen hat. So Elijah obeys and goes. Elia gehorcht und geht. I want you to understand a principle here. Ich möchte, dass ihr das Prinzip versteht hier. God will take us through the fire. Gott wird uns durchs Feuer nehmen. To humble us. Um uns zu demütigen. And prepare us. Und uns vorzubereiten. For a ministry there. Für eine Aufgabe dort. So often we are so focused on the present. So oft sind wir so auf die Gegenwart fixiert. We think God ought to be doing something with us right now. Und wir beharren darauf, dass Gott mit uns sofort jetzt was macht. God says, you're not ready yet. Und Gott sagt, du bist noch nicht so weit. If you will follow my plan, wenn du meinen Plan folgst, all will be well. Dann wird alles in Ordnung gehen. So Elijah stays with this widow. Elia bleibt bei dieser Witwe. And of course there are some miracles that take place while he is there. Und dann passieren eben dort Wunder, während dort ist. But I can't stay on this subject too long here. Ich kann aber nicht so lange bei dem Thema bleiben. Maybe another time. Beim nächsten Mal vielleicht. So after this place of Zarephath, this place of refining. Nach diesem Läuterungsplatz, also nach diesem Zarephath. By the way, last night I looked on the internet to find the melting point of certain metals. Letzte Nacht habe ich im Internet nachgeschaut, weil mich interessiert haben die Schmelzpunkte verschiedener Metalle. And the metals that are not so valuable or important. Die Metalle, die nicht so wertvoll oder wichtig sind, have the lowest melting point. Haben den niedrigsten Schmelzpunkt. Lead, also Blei, Tin, Zinn, Zink. Zink. I mean, these things are important, but diese Dinge brauchen wir, aber we do not use lead supports in our building. Aber wir können Blei nicht zum Beispiel verwenden, um das Gebäude zu stützen. The higher the melting point, je höher der Schmelzpunkt, the greater the metal, desto wertvoller das Metall. Silver has a high melting point, Silber hat schon ziemlich hohen Schmelzpunkt. About 900 degrees centigrade. 900 Grad Celsius. Gold has a melting point of over 1000 degrees centigrade. Gold schmilzt nach über 1000 Grad. Tungsten steel has a melting point of over 3000 degrees centigrade. Und Tungstenstahl hat über 3000 Grad den Schmelzpunkt. But the highest, doch der höchste, is a diamond, carbon. Ist das Diamant. 3600 degrees centigrade. Das schmilzt erst bei 3600 Grad. I want you to know that God is making a diamond out of you. Ja, und jetzt wollte ich euch nur so nebenbei sagen, dass Gott einen Diamanten aus euch machen will. But he has to get the lead out. Aber es muss das Blei zum raus. There's another metal we really don't consider it a metal, but it is a metal. Es gibt auch ein anderes Metall, was wir aber gar nicht als Metall betrachten. It's called arsenic. Und das heißt Arsen, oder? Yeah, arsenic. Ja, Arsen. It's a poison. Das ist ein Gift. Yeah. And the melting point of arsenic is about 800 degrees Und centigrade. Und das schmilzt bei etwa 800 Grad. Sometimes God has to get not only the lead out of you, he has to get the poison out of you too. Gott muss manchmal auch das Gift aus dir rausschmelzen. He is refining you and purifying you. Er läutert dich, er reinigt dich. It's the way of the cross. Das ist der Weg des Kreuzes. It's painful. Das tut weh. All of us would like to be able to go from here to there without making any great changes. Alle würden sehr gerne von da nach dort gehen, aber ohne Veränderungen. But God doesn't work that way. Gott arbeitet aber nicht so. If you want to be useful in his kingdom, wenn du in seinem Königreich brauchbar sein willst, you have to go the way of the cross. Dann musst du den Weg des Kreuzes gehen. So now he's ready to take the next step. Jetzt macht er sich auf den nächsten And Schritt. God says to Elijah, Und Gott sagt Elia, I want you now to go to Samaria. Geh jetzt nach Samaria. I want you to go to see Ahab, who is the king. Ich möchte, dass du dort Ahab aufsuchst, den König. Now, Ahab had been seeking for Elijah for 3.5 years to take his life. Ahab hat ihn ja schon 3.5 Jahre davor verfolgt, weil ihn töten wollte. Ahab hated Elijah. Ahab hasste den Elia. And he wanted to kill him. Und trachtete nach seinem Leben. And now God says, Und nun sagt Gott, he takes us out of the fire. Er nimmt uns aus dem Feuer and raus. Says, now go see Ahab. Und jetzt hat nichts Besseres zu tun, als ihn zum Ahab zu schicken. Sometimes God gives us a very difficult challenge. Manchmal gibt uns Gott schwierige Herausforderungen. It is so great that we could never do it without him. Und zwar so schwierig, dass wir es ohne ihn nicht schaffen würden. And so Elijah obeys God. Elia gehorcht Gott. And he goes to meet Ahab. Und trifft Ahab. And Ahab has a servant. Ahab hat einen Knecht. And he meets Elijah as he is coming to the palace. Und dieser Knecht trifft den Elia am Weg dorthin. And Elijah says to Obadiah the servant. Und Elia sagt dem Knecht, der heißt Obadiah. Go tell Ahab, I am here. Sag Ahab, ich bin da. And with that announcement, mit dieser Ansage, he was saying, I am following God's orders for my life. Deutet er an, dass er Gottes Anordnungen folgt. The place that was once there is now here. Der Platz, der einmal dort war, ist jetzt da, ist jetzt hier. And so Elijah says to Ahab, und Elia sagt Ahab, get all your prophets and priests together and meet me on Mount Carmel. Versammle alle die Propheten und wir gehen gemeinsam auf den Berg Karmel. The word Carmel in the Hebrew means a fruitful place. Karmel auf Hebräisch heißt ein fruchtbarer Platz. A place of plenty, a God's abundance. Ein Platz der Überfülle, des Reichtums. Where God comes down, wo Gott niederkommt, in his power, in seiner Kraft, and in his glory, in seiner Herrlichkeit. That's what I want to see happen in my life. Das möchte ich in meinem Leben auch that's sehen. What I want to see happen in your life und and in this church. Das ist, was ich auch sehen möchte in eurem Leben. That is the desire of your pastor, Rob. Und das ist auch das, was Pastor Rob sehen möchte. But how do we get from where we are to where God wants us to be? Und wie schaffen wir es, von dort, wo wir sind, hinzugelangen, dorthin, wo wir hin sollen? It's step by step, Schritt bei Schritt, in obedience to God's commands, in Gehorsam zu Gottes Gebot, through some difficult places, durch schwierige Orte. So God is preparing us, so bereitet uns Gott vor, so that we are ready when we get there. Dass wir dann vorbereitet sind, wenn wir, also einsatzbereit, wenn wir dort sind. And then Elijah prays. Dann betet Elia. And a small cloud arises out of the Mediterranean Sea. Und aus dem Mittelmeer steigt eine winzige Wolke auf. The scriptures describe it as about the size of your hand. Die Heilige Schrift erwähnt das so ungefähr von der Größe einer Handfläche. This was not a hurricane. Also es ist kein Hurrikan da. It was a small cloud. Eine kleine Wolke. But God can do more with a small cloud. Aber Gott kann mit einer kleinen Wolke mehr tun. Than we could ever do with a hurricane. Als wir je mit einem Hurrikan. And that small cloud became a great storm. Und diese kleine Wolke wurde ein großer Sturm. And it began to rain on a very dry land. Und ergoss seinen Regen ab auf ein ausgetrocknetes Land. And you know what the people said after this contest with the prophets of Baal? Und wisst ihr, was die Leute sagen, als es dann zu dieser Gegenüberstellung der Propheten Baals mit dem lebenden Gott kam? If you know the story before the rain came. Wenn ihr die Geschichte kennen solltet, nämlich vor dem Regen. What came first? Was kam davor? The fire. Das Feuer. The fire of God fell. Das Feuer Gottes fiel nieder. And it consumed the sacrifice that Elijah had placed. Und es verzehrte das Opfer, das Elia dort vorbereitet hatte. And then the rain came. Und dann erst kam der Regen. God wants to bring rain upon a dry, dry place. Und Gott möchte Regen über einen ausgetrockneten Platz bringen. It might be your own life. Es könnte dein eigenes Leben sein. It could be this city. Es könnte die Stadt sein. But before the rains will come, aber bevor der Regen kommen kann, the fire of God must fall. Muss erst das Feuer Gottes niederfallen. And the fire of God stands for his power and his glory. Das Feuer Gottes repräsentiert seine Kraft und seine Herrlichkeit. And the fire of God will not fall. Das Feuer Gottes wird nicht fallen. Until he takes us from here. Nicht ehe er uns genommen hat von hier. Through the brook Cherith. Durch Kerit, through the fires of Zarephath, durch das Feuer von Sarpat, to the face-to-face confrontation with the enemy, zu der Konfrontation angesicht zu angesicht mit dem Feind, so that he gets the glory, dass er dann die Herrlichkeit bekommt. And that's what God wants for your life. Und das ist, was möchte Gott auch für euer Leben. He wants to take you from where you are today. Er möchte dich von dort nehmen, wo du jetzt bist. To the place of his appointment. Zu dem Platz seiner Übereinkunft. We're not all at the same place. Wir sind nicht alle am gleichen Platz. Some are still at home. Manche sind ganz zu Hause noch. Some are by the brook and it's real quiet in your life right Manche now. Sind auf diesem Fluss, auf diesem Bach und bei denen ist das Leben momentan sehr ereignislos. But you're learning. Aber du lernst. Some of you have moved on to the place of refinement and purification. Manche sind weitergegangen zum Platz der Läuterung. And you're going through the fire right now. Und du bist jetzt gerade im Feuer. Just know that God is using the fire to make you a better person. Und betrachte das Feuer einfach etwas von Gott benutztes Werkzeug, das, um dich besser zu machen. Some of you have moved on to another place where you are in confrontation with the enemy. Manche von euch sind jetzt auf einem Ort, wo sie in Konfrontation mit dem Feind stehen. But the steel of your life. Doch das Stahl in deinem Leben. Came out of the fires of the furnace. Kam aber aus diesem Läuterungsofen, aus dem Schmelzofen raus. Elijah would never have been able to be used of God. Elia wäre nie einsatzfähig gewesen für Gott. Had he gone from home here. Wäre vom Heim daheim gegangen. To Carmel there. Direkt bis nach Karmel. In a short time. In einer kurzen Zeit ohne Probleme. Just remember, God is working in your life. Erinnere dich immer wieder, Gott arbeitet in deinem Leben. To make a diamond out of you. Um aus dir einen Diamanten oder dich zu einem Diamanten zu machen. He has to do some cutting and polishing. Er muss schleifen, er muss polieren, er muss schneiden. So that he might present you before the Father. Um dich vor dem Vater dann zu repräsentieren. A glorious stone. Einen herrlichen Stein. Without spot or wrinkle. Ohne Flecken, ohne Falten, ohne Spalten. And that's what God is doing in your life. Und das ist, was Gott tut in deinem Leben. Don't fight against God. Kämpfe nicht gegen Gott. Because your obedience. Weil dein Gehorsam. Will move you quickly. Wird dich schnell weiterbringen. From here to there. Von da nach dort. Your disobedience. Dein Ungehorsam. Will keep you somewhere in between. Wird dich irgendwo dazwischen unterwegs festhalten, aufhalten. Let's pray together. Beten wir zusammen. Heavenly Father. Himmlischer Vater. Thank you that you do not leave us in one place in our life. Danke, dass du uns nicht auf einem Ort zurücklässt in unserem Leben. You call us to move forward with you. Du berufst uns mit dir immer weiter zu gehen. There are times when we hesitate and we disobey. Es gibt Zeiten, wo wir zögern und nicht gehorchen. But we realize today that we cannot move forward. Aber wir erkennen und anerkennen, dass wir nicht weiter uns bewegen können. Until we surrender to you. Bevor wir uns nicht dir unterordnen. And to your plan. Und uns in deinen Plan fügen. The way of the cross. Der Weg des Kreuzes. It may be hard and difficult for us. Der manchmal schwierig ist für uns. But you're doing a special work of grace in us. Aber du machst ein besonderes Werk der Gnade in uns. You're preparing us for a greater day. Du bereitest uns vor für einen herrlicheren Tag. May we not fail to obey you. Mögen wir nicht verzagen oder versagen, dir zu gehorchen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.